Es ist schrecklich, allein durch die Wüste zu gehen. Es muss fürchterlich sein, nie die Heimat zu sehen. Aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt, wenn ich stehe an der Bahn und ich habe kein Geld. Als Don Dooley musst hängen, hab ich zugeschaut, von Mut keine Spur, denn er jammerte laut. Doch ich kann ihn verstehen, auch ich bin kein Held, wenn ich steh an der Bar und ich habe kein Geld. Charlie Brown ist mein Vater, der ist ein Genie. Er lädt mich stets ein, doch bezahlen tut er nie. Ja, er freut sich ja so, wenn er Whisky bestellt. Und ich steh an der Bar und ich habe kein Geld. Ich erfuhr, dass mein Freund, dem ich immer vertraut, sich erholt in Paris und mit ihm meine Braut. Doch ein Wirt hat mir damals was Schlimmeres erzählt, als ich stand an der Bar und ich hatte kein Geld. Ja, ich hab schon ne Menge im Leben gesehen. Das Schönste ist doch, an der Theke zu stehen. Doch ich wünsch mir, ich wäre nicht mehr auf der Welt, wenn ich steh an der Bar und ich habe kein Geld.